Thema: Hotel, Zelt. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Steht einmal das Urlaubsziel fest, müssen sich Urlauber über die Übernachtungsmöglichkeiten Gedanken machen. Die beiden Bilder stellen dazu zwei unterschiedliche Alternativen dar: Übernachtung in einem gemütlichen Luxushotel oder in einem schlichten Zelt auf einem Campingplatz. Je nach Einstellung und finanzieller Situation kann man sich für das eine oder das andere entscheiden, wobei man Vor- und Nachteile gründlich erwägen muss. Für Reisende gibt es erstens die Möglichkeit, in einem Hotel zu übernachten. Im Hotelzimmer wartet Komfort in allen Bereichen auf die Gäste. Urlauber müssen nur Kleider und Kosmetikartikel mitnehmen. Es gibt aber auch Nachteile. Im Vergleich zum Campingurlaub ist ein Hotelurlaub wesentlich teurer und bietet nicht so viele Freiheiten wie das Zelten. Zum Grundservice eines 5-Sterne-Hotels gehören auf jeden Fall eine 24 Stunden lang besetzte Rezeption, mehrsprachigen Mitarbeitern, damit Hotelgäste rund um die Uhr einfach im Hotel einchecken können und sich nicht mit Händen und Füßen verständigen müssen, weil das Hotelpersonal nur Ungarisch spricht. Es gibt des Weiteren eine elegante Empfangshalle mit Sitzgelegenheit und Getränkeservice, ein Frühstücksbuffet, das heißt auf einem langen Tisch zur Selbstbedienung angerichtete größere Anzahl von Speisen und Getränken oder sogar Roomservice, so dass man auch im Bett frühstücken kann. Im à la carte Restaurant arbeiten Sterneköche und bereiten die Spezialitäten des Hauses zu. Auf jedem Zimmer gibt es eine Minibar und einen Internet-PC. Und nach einem langen Tag kann man sich im Spa mit 5-Sterne-Wellness entspannen. All das gibt es nicht auf einem Campingplatz. Dafür bietet die Übernachtung im Zelt mehr Naturerlebnis und Romantik und sie schont natürlich die Urlaubskasse. Auf der ganzen Welt gibt es einfach gehaltene oder auch luxuriöse Campingplätze, wo man sein eigenes Zelt aufschlagen kann. In vielen Regionen ist es auch erlaubt, sein Zelt auf eine Wiese, an einem See oder auf einer Waldlichtung aufzustellen. Wenn das Wetter mitspielt, kann man in der Nacht vom Zelteingang aus die Sterne beobachten. Es sind dann wahrscheinlich mehr als 5 Sterne. Und das war's schon mit den Vorteilen. Es gibt viel mehr Nachteile, zum Beispiel das Wetter. Dauerregen oder Hitze während des Urlaubs sind in keinem Fall ein Garant für eine schöne Zeit. Schlafen auf dem Boden oder auf einer Luftmatratze ist äußerst unbequem und es kann im Zelt leicht eng werden. Auf vielen Campingplätzen sind zudem die Wege bis zu den Toiletten sehr lang und Urlauber müssen in einem Campingurlaub selbst kochen. Ich finde trotz all dieser Nachteile, dass Zelten bei einer Klassenfahrt oder beim Urlaub mit Kleinkindern sehr viel Spaß machen kann. Als ich letztes Jahr mit meiner Schulklasse am Bolaton war, haben wir 2 Tage gezeltet. Man kann auch ohne Luxus unvergessliche Reiseerlebnisse haben.